wir im Grunde ja sehr bewusst und sind, dass die Menschen. Atomkraft, nein, danke. Wie jeden Montagabend hängt das gelbe Banner mit der lachenden roten Sonne von weitem sichtbar am Elisenbrunnen in der Aachener Innenstadt. Einige hundert Demonstranten haben sich an der Rotunde des Schinkelbaus in der Fußgängerzone versammelt. Auf den Stufen am Eingang steht ein Mikrofon, davor Lautsprecherboxen. Der Vorsitzende der Aachener Greenpeace-Gruppe begrüßt die Anwesenden und bittet um eine Schweigeminute für die Opfer in Japan. Dann informiert er das Publikum über die geplanten Aktionen der kommenden Wochen. Seit dem Unfall von Fukushima haben die Mahnwachen in der Fußgängerzone ungewohnten Zulauf. Geschäftsleute in dunklen Anzügen stehen neben Schülergruppen. Auch in Aachen gehen längst nicht mehr nur die alteingesessenen Ökos gegen Atomkraft auf die Straße. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade mal 10 Jahre alt. Paul und Leon, zwei schmächtige Jungen mit braunen Haaren, stehen vorn in der ersten Reihe und zeigen stolz ihr selbstgemaltes Schild. Darauf eine Zeichnung von Asterix und Obelix mit einer großen Sprechblase. Die Spinnen, die für Atomkraftpolitiker. Wir gehen jetzt öfters, jeden Montag halt hier. Ist jetzt hier die Demo und dann gehen wir halt öfters mal hin. Also eigentlich jeden Montag. Das geht mir jetzt um das Thema. Das eine ist das Power, das andere ist das Kämpfen. Und ich glaube, keine Ahnung, ist das Thema, wie kann man Widerstand organisieren, was können wir tun. Als der Greenpeace-Sprecher zu einem langatmigen Vortrag über die aktuelle Entwicklung in Fukushima ansetzt, hören die beiden Viertklässler aufmerksam zu. Sie sind ohne ihre Eltern hier. Das Thema ist uns einfach wichtig, sagt Paul mit ernster Miene. Das ist halt Gefahr mit der radioaktiven Verstrahlung. Und in Tschernobyl und jetzt auch in Fukushima in Japan ist das passiert. Und man kann es hier noch verhindern. Man sollte mitmachen. Paul und Leon sind keine ungewöhnliche Ausnahme für Kinder ihres Alters. Dies belegt die Shell-Jugendstudie, in der seit 1953 alle 4 Jahre Jugendliche nach ihrer Meinung zu verschiedenen Themen befragt werden. Die Schreckensmeldungen aus Fukushima treffen schon bei Viertklässlern einen empfindlichen Nerv, meint Klaus Hurrellmann, der Leiter der Shell-Studie. Das ist ein Thema, was Sie, wie natürlich Ältere auch, ich glaube noch stärker, emotional in ihrem Gefühl von existenzieller Unsicherheit berührt. Und deswegen treibt junge Menschen das sehr um. Schon die ganz Kleinen, also praktisch schon ja Kindergarten, Alter, Kinder, vor allem im Grundschulalter, beginnt diese innere starke Auseinandersetzung. Also ich bewerte das sehr, sehr stark. Das ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen davon, dass hier eine Nachricht richtig durchgeschlagen hat. Wie sehr das Unglück in Fukushima Jugendliche mobilisiert, zeigt sich jeden Montagabend auch am Elisenbrunnen in Aachen. Mehr als die Hälfte der Demonstranten ist jünger als 25 Jahre. Ein Phänomen, das sich nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Gero Neugebauer von der Freien Universität Berlin derzeit in ganz Deutschland beobachten lässt. Wenn ich es vergleiche mit Demonstrationen vor 2 Jahren, dort war im Wesentlichen die Generation derer, die mit der Atomfrage in den 80er Jahren politisch sozialisiert worden sind und die manchmal dann ihre Enkelkinder mitbrachten. In der Gegenwart kann man eher sehen, dass sehr viel mehr Jugendliche, und zwar ausgesprochen 14 bis 21 Jahre, sich an solchen Demonstrationen beteiligen. Es betrifft ja die Zukunft dieser Bevölkerungsgruppe weitaus stärker als jener, die sagen, na ja gut, es ist für uns ein Problem, das relevant ist, das uns politisch sozialisiert hat, das auch für uns nicht an Bedeutung verliert, aber dessen Zukunftsdimension für uns eine geringere Bedeutung hat. Am Aachener Elisenbrunnen steht eine Gruppe Neuntklässler, ausgerüstet mit Hupen und Sirenen, die sie nach jeder Rede einschalten. Der 15-jährige Jonas Breuer hält eine rot blinkende Warnleuchte hoch. Wir machen Atomalarm, sagt er stolz. Wir demonstrieren hier jede Woche oder fahren auch mal zu der großen Demonstration nach Köln am Samstag und da demonstrieren wir dagegen. Hier machen wir diesen Atomalarmkrach und ja, versuchen ein Zeichen dagegen zu setzen. Mit ernsten Gesichtern hören die Jugendlichen den erwachsenen Rednern zu. Dabei verteilen sie Flugblätter mit dem Aufruf zu bundesweiten Demonstrationen am Ostermontag unter den Passanten. Einen Tag später, am 26. April, jährt sich die Katastrophe von Tschernobyl zum 25. Mal. Aus den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung scheint durch das Unglück in Fukushima in diesem Jahr eine große Protestveranstaltung gegen Atomkraft zu werden. Natürlich gehen wir dagegen auf die Straße, sagt Jonas Breuer. Er engagiert sich nicht erst seit dem Unfall in Japan gegen Atomkraft. Die Debatte um die Laufzeitverlängerung in Deutschland weckte bei ihm das Interesse an Politik. Ich habe angefangen, glaube ich, vor Weihnachten. Ein Nachbar hier, der organisiert das mit und der hat mich halt angesprochen. Dann habe ich halt immer mal wieder mitgemacht und dann haben wir auch wöchentlich so Aktionen gemacht, die dann irgendwann aufgehört haben. Und ja, ich engagiere mich seitdem für das Thema und Fukushima hat das, glaube ich, dann nochmal bestärkt und den Widerstand wieder aufleben lassen. Für Jugendliche in dieser Altersgruppe hat das Thema Umwelt generell einen hohen Stellenwert. Seit 10 Jahren steht es an zweiter Stelle nach der Sorge um einen Arbeitsplatz. Davor stand es lange Zeit auf Platz 1. In der Shell-Jugendstudie von 2010 fragten die Forscher insbesondere nach der Bedeutung des Klimawandels, der zu dieser Zeit die Schlagzeilen beherrschte. 76% der befragten 12- bis 25-Jährigen hielten diese Entwicklung für ein großes bis sehr großes Problem. 2 von 3 Jugendlichen sehen durch das sich verändernde Klima die Existenz der Menschheit bedroht. Ein Teil der Jugendlichen zieht inzwischen persönliche Konsequenzen und achtet auf ein umweltbewusstes Verhalten. Immerhin jeder 2. spart im Alltag bewusst Energie. 44% versuchen häufiger mit dem Fahrrad zu fahren und das Auto stehen zu lassen. Besonders klimakritische junge Leute engagieren sich darüber hinaus zunehmend für den Umweltschutz. Nach Atomkraft wurde im vergangenen Jahr nicht gezielt gefragt. Die Studie wurde im September veröffentlicht, da hatte die Debatte über eine Laufzeitverlängerung in Deutschland gerade erst begonnen. Im gleichen Monat einigte sich die schwarz-gelbe Bundesregierung mit den Energiekonzernen darauf, die Kernkraftwerke im Durchschnitt 12 Jahre länger als geplant am Netz zu lassen. Das Thema war auch für die junge Generation plötzlich aktuell. Das Unglück in Fukushima wurde dann bei vielen Jugendlichen zum Schlüsselerlebnis. Von einer neuen Jugendbewegung oder gar einer Generation Fukushima möchte Klaus Hurelmann allerdings im Moment noch nicht sprechen. Ein Ereignis wie jetzt das Atomkraftunglück in Japan, das bestätigt junge Leute darin, dass das Umweltthema so bedeutsam, so existenziell für sie als jüngere Leute ins Gewicht fällt. So könnte es sein, dass über diese Mischung Umweltthemen, die immer schon als bedeutsam galten, plus Aktualisierung durch ein Unglück und die Diskussion jetzt auch hier in Deutschland, doch ein kräftiger Schub zu einer stärkeren politischen Engagementhaltung der jungen Leute zustande kommt. Und so könnte es sein, dass daraus eine neue politische, vielleicht nicht Bewegung, aber doch Aktivität und Strömung wird. Noch wissen wir es nicht, ich halte es aber für möglich. Wir haben letzten Freitag auch schon ein bisschen über das Thema geredet. Überlegt mal, was fällt euch denn noch ein zu Fukushima? Christina Erber klappt das Klassenbuch zu. Was ist denn da passiert? Die letzten 15 Minuten der Chemiestunde in der 7a am Kölner Schiller-Gymnasium will die Lehrerin für eine aktuelle Diskussion über Atomkraft nutzen. In der vergangenen Woche hat sie mit den Schülern schon einmal über das Unglück in Fukushima gesprochen. Nun will sie wissen, was hängen geblieben ist. Sofort gehen mehrere Arme hoch. Paul. Da war ja dieses Erdbeben und dann ein Tsunami darauf folgend. Und dann gab es halt ein Reaktorunglück, bei dem dann ja dieses Kraftwerk beschädigt wurde, wodurch jetzt auch Radioaktivität da austritt. Paul John. Diese Radioaktivität vergrößert halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute irgendwie Krebs kriegen oder krank werden. Und das ist halt irgendwie nicht gut. Aber ich finde es ja ein bisschen komisch, dass es in Japan keine besseren Sicherheitsvorschriften gibt. Weil das ist ja ein sehr erdbebengefährdetes Land, deswegen soll es da eigentlich besser gesichert sein. Die Lehrerin nickt anerkennend. Sie ist immer wieder erstaunt darüber, wie gut die 13- bis 14-Jährigen über die Ereignisse in Japan Bescheid wissen. Deswegen hat Christina Erber in der vergangenen Woche auch lieber gleich die Unterschiede zwischen verschiedenen Reaktortypen erörtert. Die aktuelle Debatte über die Ursachen und Folgen des Erdbebens in Japan verfolgen die Kinder von sich aus. Die 13-jährige Merit Weber sieht jeden Abend die Tagesschau. Ihr Banknachbar Lukas Rüger liest Spiegel Online. Es wurde ja gesagt, dass das Kraftwerk bis zu einem Erdbeben von 8,0 sicher war, aber das Erdbeben ungefähr 9,0 hatte und das ist dann natürlich schlecht. Es ist halt dadurch sehr gefährlich, dass diese Kernschmelze stattgefunden hat. Diese radioaktiven Stoffe, wenn die sozusagen ins Grundwasser dringen, halt das Wasser verseuchen und ist da sehr viel Radioaktivität. Dass eine Reporterin im Klassenzimmer ist und sie in ein Radiomikrofon sprechen sollen, scheint die Schüler nicht zu irritieren. Während der gesamten Debatte über 15 Minuten bringen sie keinen einzigen Aspekt doppelt vor. Fast alle 29 melden sich mehrfach und tauschen sich über die Gefahren der Kernenergie aus. Auf einem Niveau, das vielleicht manches Hauptseminar an Universitäten in den Schatten stellen könnte. Soweit ich weiß, kostet der Ökostrom irgendwie nur 5 Euro mehr im Monat. Und ich finde, das ist es wert. Es gibt genug Wind und Wasser auf der Erde, um diesen Strom zu produzieren. Ich bin auch dagegen, dass Atomkraftwerke laufen, weil man weiß ja auch nicht, wo der Müll hinkommt. Und je länger man das halt macht, desto mehr hat man diesen radioaktiven Müll. Und ist halt nicht gut, weil man weiß nicht, wie lange der halt so radioaktiv bleibt. Wir haben in Deutschland ja auch schon Fehler begangen. Wir haben in der Asse zum Beispiel Radioaktivität abgelagert und da dringt jetzt Wasser ein. Das kann für uns jetzt auch schon gefährlich werden irgendwann. Die Meinung der Klasse 7a am Schiller-Gymnasium ist eindeutig. Als die Lehrerin die Schüler am Ende der Stunde über die Zukunft der Kernenergie abstimmen lässt, sind alle 29 für einen sofortigen Ausstieg. Wer mit diesen Kindern über Atomkraft spricht, gewinnt den Eindruck, dass man sich um die Zukunft unseres Landes keine Sorgen zu machen braucht. Hier sitzen die mündigen, extrem gut informierten Vertreter einer Generation, die sich einmischen und mitdiskutieren will. Doch es bleibt die Frage, wie repräsentativ eine solche Musterklasse an einem Gymnasium in der Kölner Innenstadt am Ende ist. Gina, lass mich mal runter. Auf meinem Tisch liegt ein Elternbrief für euch. Ob Frau Griesinger dir den bitte geben kann. Ein paar Tage später, einige Kilometer weiter. Auch eine Kölner Schule, dieselbe Altersgruppe. Die 7. Klasse von Mara Flossbach an der Borsig-Hauptschule im Stadtteil Ehrenfeld. Mara Flossbach mahnt ihre Schüler zur Ruhe. Auf dem Stundenplan steht Sozialunterricht. Die Lehrerin nutzt diese Zeit gern, um mit den Kindern diskutieren zu üben. Da die Reporterin wissen will, was Jugendliche von Atomkraft halten, gibt Mara Flossbach das Thema Fukushima vor. Die Klasse ist sofort ruhig. Gespannte Stille macht sich breit. Doch keiner will zuerst dran sein. Das Mikrofon verunsichert sie. Hinzu kommt für rund die Hälfte der Klasse das Problem, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Da ist es doppelt schwer, ein Radiointerview zu geben, wenn man das noch nie gemacht hat. Der Vorschlag der Lehrerin, die Schüler bilden einen Stuhlkreis, jeder ist der Reihe nach dran. Die Lehrerin stellt sich hinter das Mädchen, das zuerst drankommen soll, streicht ihm behutsam über den Rücken. Du kannst einfach sagen, ich heiße, für mich ist Fukushima ein Thema oder kein Thema. Das ist einfach so ein Raster, wie du antworten kannst. Ja, ganz in Ruhe. So recht klappen will es doch nicht. Nach gutem Zureden sagt die Schülerin immerhin, dass das Thema sie nicht interessiert. Danach tauen auch ihre Klassenkameraden ein wenig auf. Mein Name ist Nico Genniges. Mich interessiert es nicht, weil es so weit weg ist. Ich heiße Jürgen Labetzky. Mich interessiert Fukushima nicht. Ich heiße Sarah Münch, bin 13 Jahre alt und mich interessiert das. Wegen den Menschen, weil sie krank werden, also durch die Radioaktivität. Nach und nach trauen sich auch andere Schüler. Zögerlich und verschämt suchen sie Argumente. Dabei wird klar, dass sie doch einiges über den Atomunfall wissen. Nur wirken sie, als seien sie es nicht gewohnt, nach ihrer Meinung zu einem aktuellen Thema gefragt zu werden und Argumente vorzubringen. Also ich heiße Dennis Kuhner, bin 14 Jahre alt und mich interessiert Fukushima sehr, weil das ja auch Deutschland betrifft. Ich heiße Ivy Chigurel, bin 14 Jahre alt. Mich interessiert das Thema Fukushima, weil sich die Radioaktivität nach Tokio verbreiten kann und dann können auch viele Menschen sterben. Mara Flossbach hat die Ereignisse in Japan in der vergangenen Woche schon einmal angesprochen. Das Ergebnis dabei war ähnlich. Für die Schüler sei das Thema einfach sehr weit weg. Es ist einfach momentan ein wichtiges Thema in der Weltgeschichte ist, wo ja auch Auswirkungen das auf uns hat, auf die Atompolitik in Deutschland, die Demonstrationen. Aber für die Kinder hört man ja, es ist nicht so nah, es betrifft sie nicht direkt und deswegen ist es für sie auch schlecht vorstellbar. Ein ähnliches Bild zeigt sich nach Einschätzung von Schulleiterin Angelika Griesinger auch in den höheren Klassen. Auch sie hat das Thema in den vergangenen Wochen wiederholt mit den Schülern besprochen, doch die Resonanz war gering. Kein Wunder, sagt Angelika Griesinger, ein wenig resigniert. Wir sind natürlich wie beinahe jede Hauptschule so eine Art Brennpunktschule. Wir haben über 70% Hartz-IV-Empfänger an der Schule. Ich glaube, das sagt alles. Einzugsgebiet ist Ossendorf-Bickendorf. Das sind auch schwierige Stadtviertel Kölns. Das ist schon unser Klientel dann. Der Umgang mit dem Atomunglück in Japan an zwei Kölner Schulen verdeutlicht beinahe klischeehaft einen deutschlandweiten Trend, den die Shell-Jugendstudie aufgezeigt hat. Die Kluft zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern in Umweltfragen wächst. Auf der einen Seite eine gut informierte Elite, die engagiert über Atomenergie diskutiert. Auf der anderen Seite verunsichert die junge Menschen, die sich vor allem um die eigene ungewisse Zukunft sorgen, sagt der Jugendforscher Klaus Hurrellmann. Die Gutgebildeten, die setzen sich intensiver, vor allem auch fachlich intensiver mit diesem Thema auseinander. Bildungsunterschiede, oh, das sind heute so richtig starke Unterscheider im politischen Engagement, im Informationsverhalten und auch in der Engagementbereitschaft. Je besser ich gebildet bin, desto eher traue ich mir zu, mich auch einzumischen, desto schneller gehe ich zu einer Demonstration, desto früher unterschreibe ich auch mal eine Petition oder betätige mich im Internet an einem Forum und dergleichen mehr. Insgesamt ist das Interesse der Jugendlichen an Politik in den vergangenen 8 Jahren allerdings leicht gestiegen. Bei den 12- bis 14-Jährigen von 11 auf mittlerweile 21%, bei den 15- bis 17-Jährigen von 20 auf 33%. Am Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen hat sich dagegen wenig geändert. Ganz vorn liegen die Polizei, Gerichte, die Bundeswehr und Umweltschutzgruppen. Schlecht schneiden dagegen die Bundesregierung und die Parteien ab. Das schlägt sich auch im Engagement in politischen Parteien nieder. Gerade mal 1,5% sind Mitglied in der Jugendorganisation einer Partei. Die einzigen, die einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen haben, sind die jungen Grünen. Eine von ihnen ist die 17-jährige Gymnasiastin Judith Rothe aus Köln. Sie ist schon seit 3 Jahren dabei. Die Grüne Jugend ist eine super gute Möglichkeit, um sich selber politisch weiterzubilden, um sich eine Meinung zu bilden, um wirklich aktiv zu sein, was zu tun und nicht nur irgendwie zuzusehen, wie irgendwelche Sachen passieren, die einem nicht gefallen, ob jetzt Atomkraft, ob Tiermisshandlung etc. pp. Also da gibt es ja eine ganz weite Bandbreite an Themen, die ja die Grüne Jugend auch immer mal wieder behandelt. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, um sich ein bisschen zu engagieren. Die Mehrheit ihrer Altersgenossen sieht das allerdings anders. Sie halten nicht viel von herkömmlichen Formen politischen Engagements. Dies zeigt sich auch bei der Wahlbeteiligung, erläutert der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer. Bei der letzten Bundestagswahl war die Wahlbeteiligung in der Gruppe der jugendlichen Wähler 7% geringer als der Durchschnitt. Und es fällt auch auf, dass Frauen in der Regel oder junge Frauen sich weniger beteiligen als junge Männer. Allerdings kann man auch dann wieder einen Ost-West-Unterschied feststellen. Im Westen ist die Bereitschaft der Jugendlichen größer als im Osten. Nur trotz einer allgemein festgestellten Politik- und Parteienverdrossenheit sind die Jugendlichen durchaus bereit, sich an politischen Aktivitäten zu beteiligen. Aber das sind eher eine non-konforme Politikform, also sowas wie Unterschriftenaktionen. Da machen über 3/4 der Leute mit. Bei Demonstrationen sind es schon weniger als die Hälfte. Es ist immer wichtig, sie müssen sich betroffen fühlen, um sich überhaupt zu engagieren. Die wöchentliche Mahnwache gegen Atomkraft am Aachener Elisenbrunnen ist für heute beendet. Die Neuntklässler packen ihre Sirenen und Trommeln ein. Paul und Leon, die beiden 10-Jährigen, schultern ihre selbstgebastelten Plakate und gehen zum Bus. Aber spätestens am Ostermontag wollen Leon und Paul wieder am Elisenbrunnen stehen, um ihrem Unmut über die Politik Luft zu machen. Also im Moment katastrophal, die schwarz-gelbe Regierung. Die wollten jetzt eigentlich nur sperren halt die Atomkraftwerke, damit die dann halt mal das in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die denken, ah ja, die wollen ja jetzt was und dann machen sie es doch wieder. Also wischiwaschi, sag ich dann mal.